Упражнение 3, страница 56. Б. Wer kommt? Wer antwortet jetzt? Wer spricht Deutsch? Wann arbeiten Sie? Wo lernt er? Wohin fährt Anna?